NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Heute den 5. von 18 Abschnitten. Rabelais' Roman umfasst 5 Bücher. Die beiden ersten davon haben wir unserer Lesung zugrunde gelegt. Das zweite Buch über den Riesensohn Pantagruel erschien zuerst im Jahr 1532. 2 Jahre später ließ Rabelais das Buch Gargantua folgen, das die Vorgeschichte enthält, die Taten und Abenteuer des Riesenvaters und das in allen späteren Gesamtausgaben des Romans an erster Stelle steht. So auch in unserer Lesung. Rabelais empfing die Anregung zu seinem Roman aus einem Volksbuch. Davon, schreibt Rabelais, hätten die Buchhändler in 2 Monaten mehr Bände abgesetzt als Bibeln in 9 Jahren. Eine Regel, die offenbar bereits in der Frühzeit der Buchdruckerkunst galt. Das Volksbuch, teils Abenteuerroman, teils Ritterepos, teils Märchenerzählung, beschreibt die geheimnisvolle Herkunft und die kuriosen Heldentaten des Riesen Gargantua, dessen Pferd mit einer Bewegung seines Schweifs ganze Wälder verwüstet. Rabelais hat das Volksbuch als Quelle benutzt, den Namen des Riesen und einige seiner charakteristischen Eigenschaften, etwa den gewaltigen Nahrungsbedarf, übernommen, aber den Roman zur großen Zeitsatire umgestaltet, in der er das Wissen und die noch größere Unwissenheit der Epoche, die sich auf ihre scholastische Gelehrsamkeit viel zugute hielt, dem großen Gelächter preisgab. Wir haben bereits gehört, wie Gargantua zur Welt kam, nämlich durch das Ohr seiner Mutter, wie er mit Wein gesäugt, in blau-weiße Kleider gekleidet wurde, wie er zu Schulmeistern in die Lehre kam, bei denen er nichts lernte, und wie er schließlich die großen Glocken der Kirche Notre-Dame in seinen Besitz brachte, um sie seiner Stute als liebliches Geläute um den Hals zu hängen. Das trug ihm einen Prozess ein, der, wie so mancher Rechtsstreit, kein Ende fand und, wie der Autor anmerkt, erst an den griechischen Kalendern entschieden werden wird, das heißt am Sankt-Nimmerleinstag. Nun aber hören wir weiter von des Gargantua Spielen und Studien in den Kapiteln 21 bis 23. Helmut Kraus liest. Kaput 21. Von des Gargantua Studien und Tageseinteilung nach den Prinzipien seiner sophistischen Lehrmeister. Als die ersten Tage auf diese Art verstrichen und die Glocken an Ort und Stelle zurückgeliefert waren, erboten sich die Pariser zum Dank für diese Ehrlichkeit, des Gargantua Stute zu füttern und zu verpflegen, solange ihm beliebe, was Gargantua sehr genehm war. Sie ward also in den Forst von Bière auf die Weide geschickt, jetzt ist sie vermutlich nicht mehr dort. Hierauf wollte er unter Anleitung des Ponokrates mit allem Fleiß studieren. Aber dieser hieß ihn zu Anfang ganz nach gewohnter Art zu leben, damit er ergründe, wie seine Lehrer in der langen Zeit es fertiggebracht hatten, ihn so blöde, dumm und albern zu machen. Er verbrachte also seine Zeit wie bisher. Er wachte zwischen 8 und 9 Uhr auf, ob's hell oder dunkel war, so hatten es ihm seine theologischen Erzieher beigebracht, in Befolgung des davidischen Ausspruches »Vanum est vobis ante lucem surgere«. Dann reckte, queckte und streckte er sich noch eine Weile im Bett, um seine Lebensgeister zu sammeln, zog sich hierauf der Jahreszeit entsprechend an, trug aber mit Vorliebe ein langes, weites, Fuchspelz gefüttertes, rauwolliges Gewand. Danach kämmte er sich mit dem Adamssträhl, das ist mit 4 Fingern und einem Daumen, denn seine Lehrer meinten, sich anders zu frisieren, zu waschen oder zu bürsten, sei Zeitverlust auf dieser Welt. Hierauf besorgte er seinen Stuhlgang, schlug's Wasser ab, kotzte, rülpste, furzte, gähnte, spuckte, hustete, gluckste, kratzte und schneuzte sich wie ein Archidiakon. Dann nahm er das Frühstück, um die bösen Säfte und üblen Dünste zu vertreiben, und zwar schöne gebratene Kutteln, feinen Rostbraten, saftigen Schinken, herrlichen Rehziemer und beträchtliche Mengen Morgensuppe. Ponokrates aber verwies ihm die ungeheure Speisenvertilgung gleich in aller Frühe, noch bevor er irgendetwas gearbeitet habe. »Was? Habe ich keine Arbeit geleistet?« verteidigte sich Gargantua. »Hab ich mich nicht 6 oder 7 Mal im Bett herumgewälzt, bevor ich aufstand? Ist das nicht genug?« Gerade so hielt es der Papst Alexander auf den Rat seines jüdischen Arztes und lebte allen Neidern zum Trotz bis an sein selig Ende. Meine früheren Lehrmeister haben diese Gewohnheit bei mir eingeführt, weil ein gediegenes Frühstück eine feste Unterlage für das Gedächtnis sei, also soffen sie gleich zu Anfang. Ich befinde mich sehr wohl dabei und es schmeckt mir nur desto besser beim Mittagessen. Meister Tubal, der doch in diesem Punkt der erfahrenste Sachverständige in ganz Paris war, schärfte mir oftmals ein, nicht schnelles Laufen führe ans Ziel, sondern zeitiges Aufbrechen. Ebenso sei es nicht gut, dass man jetzt einen Schluck nehme und dann wieder einen wie die Enten, sondern dass man sich frühe und gründlich die Gurgel wasche, unde versus, daher auch der Reim, nicht zeitig kriechen aus dem Nest, zeitig trinken ist das Best. Nach einem sachgemäßen Morgenimbiss ging er in die Kirche und ließ sich in einem großen Korb ein wohlverschnürtes, dickes Brevier voraustragen, das samt Schmähr, Pergament und Schließen an die 106 Pfund wog. Da hörte er 26 bis 30 Messen. Unterdes kam sein Hurenbeter zur Stell, verkapuzt wie ein Wiedehopf, den Odem angenehm mit Rebensirup parfümiert. Mit dem haspelte er seine Kyries ab, und er brummelte sie so sorgfältig in sich hinein, dass nicht ein Bröselein zu Boden fiel. Beim Verlassen des Gotteshauses führte man ihm auf einem Ochsenwagen ein Fuder Rosenkränze von Saint-Claude zu, jede Kugel daran so groß wie ein Schädel. Und im Wandeln durch die Kreuzgänge, Hallen oder Gärten drillte er mehr herunter als 16 Einsiedler. Dann studierte er eine schwache halbe Stunde, die Augen starr aufs Buch geheftet, aber seine Seele war, wie der Komödiendichter sagt, in der Küche. Drauf brunzte er ein Tröglein voll und setzte sich zu Tisch. Und da er phlegmatischer Konstitution war, fing er mit einem Dutzend Schinken an, mit geräucherten Ochsenzungen, Blunzen, Leberwürsten und ähnlichem Weinvortrab. Dazwischen warfen ihm 4 seiner Leute abwechslungsweise und ohne Unterlass große Schaufeln voll Senf ins Maul. Häufig nahm er einen behäbigen Schluck Weißwein, um die Nieren zu erquicken. Dann schmauste er allerhand Fleischgerichte, wie sie der Jahreszeit und seinem Appetit entsprachen, und hörte erst auf, wenn der Bauch ihn spannte. Fürs Trinken aber gab's kein Ende noch Gebot, denn er hielt zu der Ansicht, es solle niemand den Becher hinsetzen, als bis die Sohlen seiner Pantoffeln um einen halben Fuß aufgequollen wären. Kaput 22. Von des Gargantua Spielen. Hernach brummte er einen Schock Gratias in den Bart, wusch sich die Hände in frischem Wein, stocherte die Zähne mit einem Schweinsfuß und tischelte behaglich mit seinen Leuten. Drauf ward der grüne Tisch aufgeschlagen, wohin man eine Menge Spielkarten, Würfel und Damenbretter brachte. Da spielte er denn Sequenz, Prime, Schlemm, Mogel, Triumph, Pikardisch, 66, Stechen, Remplem, Was ist das, Blinde Maus, Aus und Ein, Trick-Track, 31, Grad oder Ungrad, 300, Himmel und Höll, Graunzer, Landsknecht, Wer's hat, ruft, krumme Neune, Schafskopf, Hochzeit, allweil fidel, wer rät es, Duo, wie der ein so der andere, Tarot, Erbsen und Bohnen, wer gut schmiert, nicht verliert, Widder, Metz und Matz, Glick und Glock, Robber, Morra, Schach, Fuchs und Gans, Mühle, aufs Gratewohl, Ochs und Kuh, Brettspiel, 3 Würfel, Schabernack, Schwarzer Peter, Laubfrosch, Fingerschnelzen, Ritz-Ratz, Hans in allen Gassen, Klapptisch, Patt, Farbe bekennen, Schneider, Dame, Abheben, Primus Secundus, Messerstiel, Schlüssel, Schubkarren, Kreuz oder Kegel, Knicker, Herz oder Schippe, Kugel, Pantoffelheld, Zwicken, Hahnrei, Kauz, Hasenhetz, Steinhupf, Ass, Triori, Bauch auf Bauch, Fickmühl, Topfgucker, Stock und Stecken, Gimpel auf den Leim, Pfänder, Kröte, Täuberich, Nussknacker, Übers Eck, Nasenstüber, Schwarzer Bock, Billard, Scherenschleifen, Kalte Bauern, Fliegenwedel, Duckdich, Rapuse, Katzenmusik, Tote Sau, Ruck oder Schneid, Trott und Tritt, Ja und Nein, Im Dunkeln munkeln und viele andere. Nachdem man gemütlich gespielt, verdaut, geruht und getrödelt hatte, war es wieder Zeit zu einem Umtrunk. 11 Schoppen kamen auf einen jeden, und gleich drauf bankettierte man, das heißt, man streckte sich auf eine schöne Bank oder ein behagliches Faulbett und döselte 2 bis 3 Stunden, ohne etwas Böses zu denken oder zu tun. Nach dem Aufwachen kribbelte er ein wenig in den Ohren, währenddes kam frischer Wein und er trank tiefer als zuvor. Ponokrates hielt ihm vor, wie ungesund dies Saufen nach dem Schlaf sei. »Was«, redete sich Gargantua heraus, »das ist das wahre Leben der Patriarchen. Der Schlaf ist das Salz des Lebens. Er tut mir also denselben Dienst wie der Schinken.« Studierte drauf ein kleines und ging wieder zu den Paternosters über. Um diese in zweckentsprechender Form von sich zu geben, stieg er auf eine alte Mauleselin, die 9 Königen gedient hatte. So plapperte er sie herunter, wackelte mit dem Kopf dazu und schaute, ob ihm nicht inzwischen ein Karnickel ins Netz ginge. Heimgekehrt verfügte er sich in die Küche, um zu sehen, was am Spieß stecke. Und soviel ich weiß, speiste er dann kräftig zu Abend, lud auch etliche Zechkumpane aus der Nachbarschaft ein, soff mit ihnen und ließ sich allerlei Neues und Altes auskramen. Unter anderem hatte er zu Gesellen die Herren von Schöps, von Schwartenheim, von Knauserfilz und von Sumpfqueck. Nach dem Essen trug man hölzerne Breviere auf, das heißt Brettspiele, Schach, Ass, Daus, Trois. Oder, damit ich zum Schluss komme, sie suchten die Bankette, Nacht- und Schlaftrünke bei den drallen Mägdlein in der Nachbarschaft auf. Dann schlief er, ohne abzuzäumen, bis 8 Uhr morgens. Caput 23. Wie Gargantua von Ponokrates in solche Zucht genommen wurde, dass er keine Stunde am Tage verlor. Als Ponokrates die verkehrte Lebensart Gargantuas erkannt hatte, dachte er auf einen anderen Lehrplan, duldete aber anfangs die alte Weise, erwägend, dass die Natur plötzlichen Wechsel nicht ohne heftige Erschütterung ertrage. Zu gutem Beginn seines Werkes zog er einen gelehrten Arzt, den Meister Theodor, zu Rate, ob es möglich wäre, Gargantua auf bessere Wege zu bringen. Der purgierte ihn kanonischerweise mit antizyrischem Hellebor und fegte ihm durch dies Medikament alle liederliche und schädliche Angewohnheit aus dem Hirn. Damit vertrieb ihm Ponokrates auch das Gedächtnis an alles, was er sich unter seinen ehemaligen Lehrern angeeignet hatte, wie Timotheus bei denen seiner Jünger tat, die vorher bei anderen Musikern unterrichtet worden waren. Zu besserem Ende brachte er ihn in die Gesellschaft der gelehrtesten Geister am Orte, damit er durch ihr Vorbild angefeuert werde. Dann teilte er den Tag so ein, dass er keine Stunde davon verlor und all seine Zeit den Wissenschaften und ersprießlichen Studien widmete. Er wachte jetzt gegen 4 Uhr morgens auf. Während man ihn abrieb, hörte er eine Seite aus der Heiligen Schrift, die ihm laut, deutlich und in angemessenem Tonfall vorgelesen wurde. Dazu war ein junger Page bestellt, Anagnostes mit Namen. Gemäß dem Inhalt und der Auslegung dieses Abschnittes fühlte er oftmals den Drang zur Beschauung, zu Gebet und Anrufung des höchsten Gottes, dessen Majestät und Wunderherrlichkeit das Evangelium bezeugte. Darauf ging er an einen geheimen Ort und besorgte die Exkretion des naturgemäßen Verdauungsstoffes. Da wiederholte ihm sein Lehrer das Gelesene und erläuterte die unklaren und schwierigen Stellen. Kehrte alsbald um und betrachtete das Himmelsgewölb, ob es noch sei wie am vorigen Abend, in welches Sternbild die Sonne trete und in welches der Mond. Hiernach ward er gekleidet, gekämmt und gestrählt, gesalbt und geräuchert. Unterdessen repetierte er die Lektion des vorherigen Tages. Er sagte sie auswendig auf und knüpfte daran praktische Beispiele aus dem gewöhnlichen Leben. Das ging manchmal 2 bis 3 Stunden, doch schloss er damit in der Regel ab, sobald er fertig angekleidet war. Dann ward ihm eine 3-stündige Vorlesung zuteil. Es folgte ein Spaziergang mit Gesprächen über das Vorgetragene. Sie wandelten nach dem Kreuzweg von Brack oder auf die Wiesen, spielten Schlagball, Faustball, Netzball und übten so geziemenderweise den Körper wie vorher den Geist. Die Grundregel beim Spiel war Freiheit, denn sie ließen die Partie, wann's ihnen gefiel. Meist hörten sie damit auf, wenn sie am ganzen Körper schwitzten oder ermüdet waren. Nun ließen sie sich sorgfältig trocknen und abreiben, wechselten die Leibwäsche, lustwandelten noch ein weniges in aller Behaglichkeit und schauten dann nach dem Essen. Bis es aufgetragen wurde, sagten sie laut und deutlich einige neu gelernte Sentenzen auf. Unterdes klopfte Herr Appetit bei ihnen an, und sie setzten sich mit ihm zu Tisch, wie es sich schickte. Zu Beginn der Mahlzeit las jemand eine wackere Heldengeschichte aus vergangener Zeit, bis man beim Wein angelangt war. Dann, wie man es für gut fand, setzte man diese Lektüre weiter oder man plauderte heitern Sinnes, und zwar in den ersten Monaten über Tugend, Eigenschaft, Wirksamkeit und Natur alles dessen, was ihnen gereicht worden, über Brot, Wein, Wasser, Salz, Fleisch, Fisch, Früchte, Gemüse, Wurzeln und über deren Zubereitung. So lernte er binnen Kurzem alle hergehörigen Stellen aus Plinius, Athenäus, Dioskorides, Julius Pollux, Galenus, Porphyrios, Oppian, Polybios, Heliodor, Aristoteles, Elian und anderen Autoren kennen. Im Verfolg ihrer Erörterungen ließen sie manchmal zu verdoppelter Sicherheit die genannten Bücher herbeiholen. Dabei hielt er das Besprochene so fest und sicher im Gedächtnis, dass kein Arzt war, der auch nur halb so viel wusste wie er. Hierauf ging er, was er des Vormittags gelernt, nochmals durch, schloss die Mahlzeit mit etwas Quittengebäck, reinigte sich die Zähne mit einem Mastixstocher, wusch sich Händ und Augen in frischem Wasser, und alle sagten oder sangen Gott Dank mit etlichen schönen Kantaten, die zu des ewigen Ruhm und Preis gedichtet waren. Nachgehends brachte man Karten, aber nicht zum Spielen, sondern um 1000 neue Ergötzlichkeiten und Kunststücke zu erproben, die alle mit mathematischen Regeln zusammenhingen. Dadurch gewann er eine solche Neigung zur Zahlenwissenschaft, dass er jeden Tag nach dem Mittag- und Abendessen seine Zeit so heiter damit zubrachte, als er sie früher bei Würfel und Spiel liederlich vertrödelt hatte. Bald beherrschte er sie in Theorie und Praxis so vollkommen, dass selbst der Engländer Tunstall, der weitläufig über diese Materie geschrieben hat, bekennen musste, er verstehe im Vergleich zu ihm nicht mehr davon als eine Kuh vom Spanischen. Und nicht nur darin war er bewandert, sondern auch in den übrigen Zweigen der Mathematik als Geometrie, Astronomie und Musik. Denn währenddessen sie der Verdauung pflogen, fertigten sie tausenderlei lustige Instrumente und geometrische Figuren an und praktizierten ebenso die astronomischen Hauptregeln. Dann sangen sie zu ihrer Ergötzung 4- oder 5-stimmig oder putzten ein musikalisch Gesetzlein auf. In Ansehung der Instrumente ist zu vermelden, dass er die Laute erlernte, das Spinett, die Harfe, die deutsche Querpfeife, die 9-löcherige Flöte, die Viola und die Posaune. Nach diesem Zeitvertreib und vollzogener Verdauung tat er, was menschlich war. dann widmete er sich wieder für 3 Stunden oder mehr seinen Hauptstudien, als der Repetition der Vormittagsmaterie oder der Vertiefung in die Bücher, die er zu lesen begonnen, oder auch seinen Schreibübungen in zierlichen romanischen und antiken Buchstaben. Drauf verließen sie ihre Herberg in Begleitung des knappen Gymnastes, eines jungen Edelmannes aus der Touraine, der ihn in allen ritterlichen Übungen unterwies. Nach vollzogenem Wechsel der Kleidung bestieg Gargantua ein Streitross, einen Hengst, Halbblut, Berber oder Rennpferd und schlug 100 Gangarten ein. Er ließ das Tier voltigieren, über Gräben und Hürden setzen, kurzab im Kreis wenden, nach rechts und links kehren und so weiter. Dann brach er, nicht seine Lanze, denn es ist die größte Torheit, von der Welt zu prahlen. Ich habe 10 Lanzen im Turnier oder Kampfe gebrochen, das kann jeder Zimmermann. Aber wacker und rühmenswert ist es, mit einer Lanze deren 10 des Feindes gebrochen zu haben. Mit straff eingelegtem Schaft rannte er ein Tor offen, durchbohrte einen Panzer, legte einen Baum um, stach einen Ring auf oder einen Sattel, einen Halsberg oder einen Handschuh. Und all dies vollbrachte er, vom Scheitel bis zur Zeh gewappnet. Keiner übertraf ihn im Paradieren und andern artigen Reiterstücken. Der Rosstummler von Ferrara war ein Affe im Vergleich mit ihm. Ganz besonders lernte er, von einem Pferd aufs andere springen, ohne den Boden zu berühren. Ferner von beiden Seiten ohne Bügel aufsteigen, und zwar mit der Lanze in der Faust, und den Gaul konnte er ohne Zaum ganz nach Wunsch und Willen lenken. Diese Übungen kamen seiner kriegerischen Tüchtigkeit sehr zustatten. Ein andermal übte er sich mit der Streitaxt, die er so geschickt schwang, so kräftig aufsetzte und so gewandt kreisen ließ, dass er für einen Ritter ohne Fehl und Tadel erklärt wurde. Dann handhabte er die Pike, hieb mit dem Schwert, focht mit dem Degen, stieß mit der spanischen Klinge, mit dem Dolch und dem Hüftmesser, gerüstet oder ungewappnet, mit dem Schild, im Mantel und mit der Tartsche. Er konnte laufen wie ein Hirsch, ein Reh, ein Bär, ein Damentier, ein Eber, ein Hase, ein Rebhuhn, eine Trappe oder ein Fasan. Spielte auch mit dem großen Ball und schleuderte ihn mit dem Fuß oder der Faust hoch in die Luft. Er hüpfte, lief, sprang, nicht auf jeden dritten Schritt ein Satz, nicht Hinkebein, noch böhmisch gekünstelt, denn diese Abarten erklärte Gymnastes für untauglich und unzweckmäßig zum Kriege. Aber mit einem Schwung schoss er über einen Graben, fegte über eine Hecke, lief 6 Schritt an einer Mauer hinauf und erstieg so ein Fenster in Lanzenhöhe. Er wusste im offenen Strom zu schwimmen, und zwar auf der Stelle, seitwärts, rücklings, mit allen Gliedern, mit den Füßen allein oder mit einer Hand in der Luft, in der er ein Buch trocken ans andere Ufer brachte, während er, wie einstmals Julius Cäsar, seinen Mantel mit den Zähnen festhielt. Dann schwang er sich mit einem Arm in ein Boot, machte von da an den Kopfsprung ins Wasser, tauchte durch Wirbel und Schlünde, suchte den Grund ab und riss Felsen los. Darauf steuerte er das Schiff, wandte es, schleppte es schnell oder langsam, mit der Strömung und gegen sie, hielt es trotz eines Strudels still und lenkte es mit einer Hand, derweil er mit der anderen ruderte. Auch spannte er das Segel, kletterte im Tauwerk, lief auf den Rahen, regelte den Kompass, hielt sich gegen schiefen Wind und richtete das Steuer. Kam er aus dem Wasser, so lief er bergan ohne mehr Anstrengung als Tal ab, kletterte auf die Bäume wie eine Katze, hüpfte von einem zum anderen wie ein Eichhorn, hieb die dicksten Äste ab wie ein neuer Milo. Mit 2 festen Dolchen und 2 wackern Stecheisen klomm er wie eine Ratte an einem Haus empor und stieg wieder so herab, ohne sich ein Knöchlein zu verletzen. Er schleuderte den Spieß, den Speer, Steinblöcke, die Stange, den Schaft, die Hellebarde. Er spannte den Bogen, die großen Schleudermaschinen, richtete die Hakenbüchse, stellte die Kanone ein, schoss mit Kugeln nach dem Vogel von unten nach oben, von der Höhe in die Tiefe, nach vorn, seitwärts und nach hinten. Man schlang ihm um einen hohen Turm ein Tau, das erdwärts hing. Dran haspelte er sich hinauf und glitt so gerade und sicher wieder herab, wie ihr nicht auf der ebensten Wiese lauft. Zwischen zwei Bäumen richtete man ihm einen Querbalken ein. Dran hing er und hangelte so geschickt hin und her, dass seine Füße nirgends anstießen und ihn niemand im schnellsten Lauf einholen konnte. Zur Stärkung des Brustkorbes und der Lunge brüllte er wie tausend Teufel. Ich hörte ihn einmal vom St. Viktorstor nach Eudemon auf dem Montmartre rufen. Stentor in der troischen Schlacht wimmerte im Vergleich zu ihm wie ein Wickelkind. Wegen der Muskelübung goss man ihm zwei mächtige Bleistücke, jedes 8.707 Quintal schwer, die er Hanteln nannte. Er nahm sie vom Boden auf, in jeder Hand eins, hob sie über den Kopf in die Luft und hielt sie so, ohne sich zu rühren, drei Viertelstunden oder länger, wozu eine gewaltige Kraft gehört. Im Stabziehen versuchte er sich mit den Stärksten. Und wenn's dazu kam, stemmte er sich so steif auf die Beine wie einstens Milo, dass keiner ihn vom Fleck bringen konnte. Nach dessen Beispiel schloss er auch einen Granatapfel in die Hand und ließ versuchen, wer ihm selbigen zu entwinden vermöchte. Nach solchem Zeitvertreib ward er abgerieben, getrocknet und frisch gekleidet. Dann wandte er sich mit den Genossen ohne alle Übereilung, und sie gingen durch schöne Auen und grüne Rasen, beschauten die Bäume und Pflanzen und verglichen sie mit den Beschreibungen, welche die Alten in ihren Büchern davon gegeben haben. Auch brachten sie gehäufte Hände voll davon nach Haus. Ihrer nahm sich dann ein junger Page namens Rizotomes an, der auch die Schaufeln, Hacken, Pflanzenstecher, Pflöcke, Spaten und sonstige Botanisierinstrumente behütete. Daheim wiederholten sie einige Stellen des heute Gelesenen, während man das Essen zurechtmachte, und setzten sich nunmehr zu Tisch. Und lasst euch sagen, dass das Mittagsmahl mäßig und einfach war. Nur so viel genoss Prinz Gargantua, um die Anforderungen des Magens zu beschwichtigen, da hingegen das Abendessen reichlich und kräftig aufgetragen wurde. Er verzehrte, wessen er zu Unterhalt und Nahrung bedurfte. Dies ist die vernünftigste Diät und von der guten und erprobten Heilkunde vorgeschrieben, mögen da noch so viele Pfuscher sagen, was sie wollen, die einmal ihre Nase in eines Quacksalbers Medizinstube gesteckt haben. Während der Tafel wurde die Lektüre vom Mittagessen wieder aufgenommen, bis es genug schien. Den Rest des Abends verbrachte man mit vernünftigen Gesprächen über wissenschaftliche und nützliche Gegenstände. Nach dem Dankgebet erholte man sich bei harmonischen Gesängen oder Instrumentalmusik oder auch mit solch ersprießlichen Spielen, als man mit Karten, Würfeln und Bechern treiben kann. Dabei blieben sie heiter und vergnügt bis zur Schlafenszeit. Manchmal besuchten sie auch gelehrte Herren und solche, die fremde Lande bereist hatten. In der Nacht, bevor sie sich endgültig zur Ruhe legten, traten sie auf den Hof der Herberg und betrachteten das Himmelsgewölbe. Da beschauten sie die Kometen, falls ihrer zu sehen waren, die Figuren, Stellungen, Aspekten, Oppositionen und Konjunktionen der Sternbilder. Zuletzt überschlug Gargantua nochmals in aller Kürze mit seinem Lehrer nach Pythagoreer Art, was alles er im Lauf des Tages gelesen, gesehen, gehört, gelernt und vollbracht hatte. Danach beteten sie zum Herrgott, priesen ihn, erneuerten ihr Glaubensbekenntnis, benedeiten ihn wegen seiner unermesslichen Güte, dankten ihm für alle erwiesenen Wohltaten und empfahlen sich seiner himmlischen Milde für alle kommende Zeit. Erst dann schliefen sie geruhsam ein. NDR Kultur.